Halleluja. Gut. Mit wem starten wir? Du startest. Yeah, Andreas. Gib ihm einen kräftigen Applaus. Ich bin so froh. Seid ihr auch froh? Ich bin total froh. Moni. Ich bin so froh für Moni. Ich bin so froh. Weißt du, ich bin froh, dass Gott real ist. Weißt du, ich bin froh, dass Gott real ist, dass er hier ist. Ja, dass Gott kein Prinzip ist, ja, oder keine Theorie oder kein Dogma oder Gott ist einfach real. Gott ist eine Person. Weißt du, dass Gott eine Person ist? Er ist eine Person, ja. Du sagst, ich kann ihn nicht sehen. Ja, das mag sein, aber du kannst mal nach rechts und links schauen und gucken mal, was du da siehst, ja. Aber Gott ist in erster Linie eine Person, die du wahrnehmen kannst. Weißt du, ich kenne keine Person, die in so kurzer Zeit eine Atmosphäre verändert, so in so einer kurzen Zeit alles übernimmt, in so einer kurzen Zeit mich glücklich macht. Es gibt keine Person, die mich so schnell glücklich macht wie Gott. Geht's euch auch so? Also mir geht's, ich bin so froh, weißt du, dass Gott einfach, dass Gott Gott ist, dass er gut ist, ja? Dass er gut ist und dass er in mir ist und dass er da ist, ja? Und dass ich mit ihm reden kann wie mit einem Freund, ja? Und dass Gott nicht kompliziert ist. Weißt du, Gott ist überhaupt nicht kompliziert. Er ist nicht kapriziös oder er ist nicht schnippisch, er ist nicht bockig, ja? Gott ist immer gut drauf, ja? Manchmal ist das sehr deutlich, ja, das auch. Aber er ist einfach gut, ja, und ich kann mit ihm reden, wie ich mit einem Freund rede, ja. Und das ist gut, das macht mich glücklich, weißt du. Weißt du, wenn Gott irgendwie eine Religion wäre, das wäre ganz arg schrecklich. Das wäre fürchterlich. Da würde ich davonlaufen. So schnell ich kann, ja, aber Gott ist Gott, ja, und er ist da und ich kann alles mit ihm teilen, ich kann mich mit ihm austauschen, ich kann alles zu ihm bringen, weißt du, weil er so unkompliziert ist und weil er so total für mich ist, ja, das Gute ist, er ist auch für dich, das finde ich auch gut, dass er nicht nur für mich ist, sondern auch für dich. Gott ist einfach Gott, weißt du, und er hat mein Leben übernommen vor 33 Jahren und seitdem ist es eigentlich immer besser geworden, nicht nur eigentlich, also es ist immer besser geworden und er ist ständig an mir beim Arbeiten und an euch am Arbeiten und dass es noch besser wird, ja, einfach mit dem Ziel, dass du glücklich bist, ja. Aber was ich sagen wollte, er ist eine Person, Gott ist eine Person, weißt du, und das Wort ist eine Person und auch die Liebe ist eine Person. Hast du gewusst, dass die Liebe eine Person ist, ja? Die Liebe ist eine Person, ja? Sie ist Gott und die Freude ist auch eine Person, ja? Und du kannst mit diesen ganzen Personen, kannst du Gemeinschaft haben, ja? Du kannst sagen, ich brauche jetzt mehr Liebe in meinem Leben, ich brauche mehr Freude in meinem Leben, ich will glücklicher sein, ich brauche mehr Worte in meinem Leben. Du brauchst nur eine Gemeinschaft in deinem Leben mit dieser einen Person, die alles in allem beinhaltet. Das heißt ja im Wort, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weib anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein, ja. Und ich sagte eins, Jesus hat seinen Vater verlassen, damit er mit uns eins sein konnte, ja. Damit er mit uns ein Fleisch, sag ich jetzt mal, ein Geist sein konnte, ja. Damit er mit uns einfach eine Beziehung haben konnte, ja. Und das ist eine Sache, die macht mich total froh, die macht mich glücklich, die erfüllt mich ganz, weißt du, es geht nicht mehr darum, alles richtig oder falsch zu machen und das natürlich auch und um verändert zu werden, das natürlich auch, aber es geht darum, mit einer Person Beziehung zu haben, die 100% für dich ist und die einfach das Beste ist, was es gibt. Ja, die einfach, die von seinem Charakter, es ist einfach unbeschreiblich, wie die Liebe ist, ja, es ist einfach unbeschreiblich, wie Gott für dich ist, ja, wie er alles in deinem Leben steuert, wie er alles, selbst wenn du denkst, es ist gerade grauenvoll und es ist gerade ganz finster, ist Gott total am Arbeiten, weißt du, er ist auch deine Burg, ja, er ist dein Schutz, er ist er ist alles, weißt du, er ist dein Hirte, weißt du, ich glaube, Irina hat mal vor kurzem über den Hirten gepredigt, das war so stark, weißt du, er ist dein Hirte, er kümmert sich um alles, ja, er kümmert sich um alles in deinem Leben, dass du gute Weide hast, ich kann es ja gar nicht sagen, ja, alles, ja, das ist, Gott umschließt alles in dein Leben, was dich glücklich macht, ja. Und wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, ja, weißt du, Religion hat immer so die Tendenz, die Religion irgendwelche Sachen auf dich zu legen. Mach dieses und dann passiert das, mach dieses nicht und dann passiert das nicht. Aber Gott ist eine Person, der du dich hingeben darfst, die alles übernimmt in dein Leben, die alles koordiniert, die alles... Weißt du, du musst nur loslassen, du musst nur Vertrauen haben. Du sagst, also wie wenn du einen Mann heiratest, musst du einfach loslassen. Ich habe Vertrauen zu dir, ja. Du brauchst mir das nicht schriftlich, wir brauchen keinen Ehevertrag, weißt du. Du brauchst keinen Ehevertrag. Die Sarah hat das so schön gesagt, du musst das nicht schriftlich haben. Ja? Du hast es ja schriftlich, in seinem Wort steht das alles drin, damit du es auch schriftlich hast. Aber es ist eine Person, der man vertrauen kann, ja. Wo du loslassen kannst, wo du gehen lassen kannst, wo du sagen kannst, ich komme jetzt zur Ruhe, weißt du, wo deine Herzinfarktneigung einfach runterkommen kann, ja, wo du einfach mal, wo du kein HB-Männle mehr sein musst, ja, wo du dich nicht mehr aufregen brauchst, weil Gott macht ja alles gerade gut in deinem Leben. Er kümmert sich ja um dich, ja. Er macht dich beziehungsfähig, ja. Irgendwann bist du auch nicht mehr so kompliziert, wie du gerade jetzt bist. Oder wie du meinst, gerade jetzt zu sein, ja? Irgendwann mal hört diese Bockerei auf und das Kapriziöse und das Schnippische, das geht alles weg, ja? Und du bist einfach angenehm für diese Welt, ja? Und kommt das darum, weil du dich die ganze Zeit angestrengt hast, weil du in der Schule warst, in der Glory-Life-Schule, das natürlich auch, der Christ ist gesagt, ja? Aber eigentlich kommt das, weil du Beziehungen hast mit Jesus, weißt du? Wir gehen ja in die Glory-Life-Schule und das kann ich nur empfehlen, weil wir Beziehung haben mit Jesus, ja. Wir kommen hier zum Intensivabend, weil wir Beziehung haben mit Jesus, ja. Du kommst hier rein und die Lobpreisband übt ihre Lieder und du wirst sofort glücklich, weil Gott den Raum erfüllt, ja. Nicht, weil die alle so richtig singen, das natürlich auch, aber weil Gott den Raum erfüllt, ja. Ich gehe in die Kirche, weil Gott den Raum erfüllt, ja, weil er mich glücklich macht, ja, nicht weil ich nichts anderes zu tun habe, sondern weil Gott da ist, ja, weil Gott da ist, ja, und das ist das Beste. Dafür lässt du alles rechts und links liegen, weil Gott da ist, ja, weil Gott da ist, weil er das erfüllt, ja, wo Abraham seinen ersten Altar da gebaut hat, den hat er gebaut, weil Gott da war, ja, und wir kommen zum Altar, weil Gott da ist, weil er eine Person ist, weißt du? Und du sagst, du siehst ihn nicht, aber er ist spürbar mit deinem ganzen Inneren, mit deiner ganzen Person, kannst du Gott spüren, ne? Und ihn in dich aufnehmen, ja? Und eine Verbindung mit ihm eingehen und dich füllen lassen von ihm und dich durchströmen lassen von ihm, weißt du, und die Quelle sprudeln lassen, weißt du, von oben durch dich durch, aus dir raus die Quelle sprudeln lassen und Gott wirklich dein Leben einnehmen lassen, weißt du, dein Leben einnehmen, was, egal wo du bist, ja, ja, Und wenn du im hintersten Zipfel von Persien bist, weißt du, Gott ist mit dir, weißt du, Gott ist da, weißt du, du kannst sein, wo du willst, Gott ist da, weißt du, er füllt den Traum, weil du da bist, ja, weil du dich entschieden hast für ihn, er hat sich schon lange entschieden für dich, also füllt er dich und er füllt den Raum, wo du hingehst, wirst du Atmosphären verändern, weil Gott in dir lebt, weil das Wort in dir lebt, weil die Person der Liebe in dir lebt, weil die Person der Freude in dir lebt, ja, weil du da bist und die Welt veränderst, ja, weil du da bist und Gott in die Welt bringst, egal wo du bist, du bringst Gott in diese Welt und die Menschen werden angezogen von Gott. Meine Zeit ist abgelaufen. Halleluja, Halleluja. Ja, wie viele von euch mitbekommen haben, waren wir dieses Wochenende unterwegs mit einigen unserer Jugendlichen. Wir waren 3 Tage eben beim Skifahren, hatten Gemeinschaft und hatten auch 2 Wohnungen, eine für Mädchen, eine für Jungs und haben miteinander gekocht und es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Und am Sonntag waren wir Skifahren und wir saßen da in dem Sessellift und dann saß der Tobi und dann saß der Marcel, der Joni und ich. Und ich gucke so rüber und dachte mir, wow, ich habe Brüder. Wir haben wirklich Brüder. Und ich habe so wirklich gemerkt, wie da dieses Band der Gemeinschaft war, dieses Band der Liebe, was wirklich nur der Heilige Geist und ja, unser Vater knüpfen kann zwischen uns. Und das war so eine richtige Offenbarung. Und ich möchte euch wirklich heute mal ermutigen und sagen, schaut doch mal in den Raum hier rein. Und seht euch wirklich mal eure Geschwister an. Ja, schaut sie euch an. Das sind eure Brüder, eure Schwestern. Ja, und dieses Band der Liebe, dieses Band der Gemeinschaft wirklich verbindet eure Herzen. Und die sind immer da. Und ja, da ist Familie. Ja, so, ja, und diese Familie, die ist wirklich gegeben, geschenkt worden als ein Geschenk. Und wir sind keine Standalone-Christen, wir sind keine Christen, die jetzt irgendwie ich und Jesus, wie war das mit Lucky Luke, der einsam durch die Wüste reitet. Nee, so ist es nicht gedacht, so war es nie gedacht. Sondern wir sind wirklich gemacht für diese Gemeinschaft, für die Gemeinschaft der Gläubigen. Und ich möchte euch wirklich da ermutigen, dass ihr auch in die Gemeinschaft geht, dass ihr in Dienstag kommt, Donnerstag kommt, Freitag kommt, kommt in eure Familie, in eure geistige Familie. Und die ist auch ja für dauerhaft geplant. Also nicht nur so, ja, dieses Jahr schaue ich mir hier an, nächstes Jahr schaue ich mir die Gemeinde an und die Gemeinde, sondern wie es eine echte Familie auch ist, die gehört auch immer zusammen. Und die wächst miteinander. Und klar sind da mal Sachen zwischen einem. Also wenn ich an meinen Bruder denke, da denke ich auch manchmal so, ja gut, also das war jetzt auch nicht toll, was da passiert ist. Aber ja, der Heilige Geist oder die Beziehung zu Jesus, die sagt dann so, ja okay, es war jetzt nicht gut, was der gemacht hat, aber wir vergeben einfach einander. Und wir nehmen das einfach raus und lassen das nicht in unserem Herz wirklich so aufquellen und so eklig werden, sondern wir geben es wirklich Jesus ab und sagen, okay, wir vergeben jetzt der Person. Danke Jesus, dass du mein Herz auch rein da machst. Genau, und das wollte ich euch heute einfach mitgeben, dass wir einfach Brüder haben. Amen. Wir haben Brüder. Wir haben auch Schwestern. Genau. Ich habe heute so das Wort gehabt oder einfach so den Satz gehabt, Gott ist souverän. Weißt du was? Souverän ist immer so ein komisches Wort oder so. Was heißt souverän? Und bei Ländern ist es ja so, wenn die sagt, ja, es ist ein souveräner Staat, heißt es, denen kann keiner irgendwie reinreden oder die lassen sich nicht von so außen beeinflussen. Weißt du, bei Gott ist es genauso. Weißt du, Gott ist nicht aus der Ruhe gebracht. Gott ist nicht, auch beim Sündenfall, weißt du, das war jetzt nicht für Gott die Überraschung so, oh nee, das habe ich jetzt gar nicht erwartet, was machen wir jetzt? Und das heißt jetzt nicht, dass Gott das gewollt hat, aber Gott hat das auch schon kommen sehen und hat gewusst, wie er darauf reagiert, weißt du? Es war auch, oder auch wenn du dann weiterschaust, weil ich habe mich dann immer gefragt, er sagt ja quasi schon, in 1. Mose sagt er eigentlich schon, ja, weist er ja schon auf Jesus hin, dass er kommen wird. Und da habe ich mich immer gefragt, ja, warum nicht gleich nach Eva kommt Jesus und löst das alles wieder? Aber weißt du, wenn du dir dann, und das hat mir auch in der Glorieschule, wenn du dann so die Heilsgeschichte anhörst, dann macht es schon mehr Sinn, weißt du, wie halt einfach erst Mose und das Ganze kommen musste und einfach all das einfach geschehen musste. Aber dann habe ich mich bis kurzem gefragt, okay, dann waren ja die ganzen Propheten da und dann war ja der Teil eigentlich abgeschlossen. Aber dann hat er noch mal 400 Jahre gewartet und hat sogar nicht mal gar nicht gesprochen. Da hat man eigentlich gar nichts von, was man weiß. Aber weißt du, Gott war in den 400 Jahren nicht untätig. Weißt du, Gott hat den Weg bereitet, für Jesus zu kommen. Und sogar, weißt du, ich glaube so die Juden waren da schon eher drauf vorbereitet, aber ich glaube, er hat sogar schon die Welt, also die Heidenwelt darauf vorbereitet. Weißt du, wenn du dir, und das habe ich kürzlich gelesen, wenn du dir so anschaust in der Geschichte, weißt du, was da so entstanden ist, weißt du, es war zum einen, dass die Juden waren ja da noch ein bisschen verstreut, waren ja nicht alle in Israel und haben aber trotzdem ihren Glauben gelebt und dadurch sind die Schriften auch in die Welt gekommen, also nach Alexandria in die Bibliothek und haben es andere gelesen und da gab es dann Leute, die haben das gelesen, haben scheinbar Offenbarung bekommen, haben gesagt, wow, das ist ja echt gut und die waren dann nicht so weit, dass sie konvertiert sind oder sich beschnitten haben, aber sie haben sich irgendwie da um die Juden gesellt und die hat man Gottesfürchtige genannt. Die haben wir, und weißt du, die waren dann wie vorbereitet. Die haben eigentlich nur darauf gewartet, dass es was gibt, was es auch für sie öffnet. Und wahrscheinlich war dann, wenn man es in der Bibel hat, wahrscheinlich war Cornelius war wahrscheinlich so einer. Weil der hat ja vorher auch schon zu Gott gebetet und es war jetzt nicht irgendwie Jupiter oder so, sondern das war schon der richtige Gott. Und so war es vorbereitet. Und wenn du es dann weiterguckst, weißt du, ich meine, das Römische Reich war ja eigentlich fürchterlich, aber weißt du, es war eigentlich die einzige Zeit in der Geschichte, wo der gesamte Mittelmeerraum unter einer Herrschaft war. Und es war insofern gut, dass die ersten Christen und Paulus und so, die konnten einfach überall hinreisen. Die mussten nicht, welches Visum brauche ich da und darf ich da überhaupt einwandern? Oder, weißt du, es war einfach, das Evangelium da auszubreiten. Und es war eigentlich seither, gut, jetzt vielleicht wieder, aber seitdem eigentlich nicht mehr so, weißt du? Und auch wenn du dir die Geschichte anguckst, ist so faszinierend, finde ich, wie Gott das einfach durchgetragen hat. Weil, weißt du, ich meine, jede andere Religion oder halt die Religion, die sind irgendwann, haben sie sich im Sand verlaufen. Also keiner betet heute mehr zu Jupiter, keiner betet Zeus an, keiner betet Baal an oder so. Aber weißt du, das Christentum hat sich über Jahrtausende gehalten, weißt du? Es hat keiner geschafft. Und weißt du, es ist nicht nur so, weil, ja, es hat halt irgendwie, wir waren halt glücklich. Nein, das hat Gott wirklich auch bewahrt. Und es war auch nicht so, dass es nicht mal unter Beschuss war. Weißt du, es gab in der Welt immer mal, wo es aussah, okay, ist das das Ende der Kirche oder so. Aber es war nie zu Ende. Es ist immer weitergegangen. Gott hat immer gewirkt. Gott war immer im Hintergrund am Wirken. Und okay, es ist Religion reingekommen und so. Und das musste wieder rausgenommen werden. Aber sogar das hat er gemacht. Weißt du, es war nie so, dass einfach all die Angriffe, die der Teufel versucht hat über die Jahre hinweg, dass die irgendwie durchgekommen wären. Und weißt du, so ist es auch jetzt. Weißt du, wenn du auch jetzt in die Welt guckst oder so, guckst, was da für Sachen sind oder wo du jetzt im Internet, wenn du irgendwas liest, oh nein, ganz schlimm oder sowas. Weißt du, auch da, Gott hat einen Plan. Weißt du, Gott ist nicht überrascht. Gott ist nicht überrascht von den neuen Trends. Weißt du, ich meine, wenn der, die hat es wahrscheinlich alle in irgendeiner Form eh schon gegeben. Weißt du, Gott ist da nicht aus dem Hocker gehoben, sondern Gott weiß genau, was kommt. Gott weiß genau, was passiert. Und weißt du, auch in deinem Leben, weißt du, Gott ist da auch nicht, weißt du, auch nicht überrascht oder so. Weißt du, auch wenn du auch mit den Sachen, mit denen du konfrontiert wirst, wo der Feind dich angreift oder so, wenn du, keine Ahnung, ausgegrenzt wirst an der Arbeit oder irgendwie bei der Beförderung übergangen wirst oder so, weißt du, Gott ist souverän und er wird dich da durchbringen und du wirst da durchkommen. Du musst einfach, weißt du, du musst einfach dranbleiben. Weißt du, es ist so, in manchen Bereichen ist einfach so nur dieses Durchhaltevermögen gebraucht. Weißt du, die Bibel redet oft von Ausharren bis zum Überwinden und so weiter. Weißt du, und das braucht es einfach. Weißt du, du musst einfach, und weißt du, es ist dann, oder für die Seele ist es manchmal schwierig, aber was ich so gemerkt habe, es ist nur schwierig, ist so dieser Moment, bis du sagst, okay, ich gehe da jetzt durch. Bis dahin ist schwierig und dann ist Gott voll auf deiner Seite und schiebt dich fast durch. Aber weißt du, Gott braucht diese Entscheidung von dir, zu sagen, hey, ich gehe da durch, egal was. Und das habe ich so gesehen, also ich hatte auch irgendwas, was für meine Seele schwierig war, was gar nicht so schlimm, was Schlimmes war, aber irgendwie, das war schwierig und ich hatte es mir halt leichter vorgestellt. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, es ist jetzt halt schwierig. Das ist jetzt halt ein bisschen schwerer, als ich es erwartet hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gebe ich es hin, dann gehe ich da einfach durch. Und dann war es auf einmal einfach. Dann war es gar nichts mehr, weißt du? Und so ist es immer gewesen. Weißt du, so ist mir dann auch aufgegangen, so siehst du es auch, war es sogar auch bei Jesus, weißt du? Das heißt, bevor er zum Kreuz ging, war er im Garten Gethsemane und hat gebetet. Und weißt du, er hat sogar Blut geschwitzt, heißt es. Also es war wirklich ganz, ganz extrem, also. Und wenn du dir mal auch anguckst, was Kreuzigung so bedeutet, ja, also das ist die haben auch irgendwie die ganzen, die Römer, die wollen gar nicht so, die haben es zwar gemacht, aber die haben es gar nicht so aufgeschrieben alles oder halt so glorifiziert, weil sie selber ein bisschen beschämt waren. Und deswegen die einzigen wirklichen Berichte darüber, wie so eine Kreuzigung wirklich ist, hat man aus der Bibel, weil die es halt wirklich aufgeschrieben haben. Und die anderen immer nur so, okay, wurde halt gekreuzigt. Deswegen, weißt du, wie schlimm das eigentlich gewesen ist? Und deswegen kannst du verstehen, was da in dem Moment los war bei ihm. Aber weißt du, dann hat er diesen Moment, wo er sagt, ja, nicht dein Wille geschieht, sondern mein, nicht mein Wille geschieht, sondern dein, ne? Und das habe ich auch kurz, oder ich habe mir dann immer gedacht, ja, okay, wollte Jesus das jetzt doch nicht, war das eigentlich das, was Gott, aber ich habe kürzlich eine, im Canyon gibt es eine interessante Übersetzung davon, wo er schon sagt, ja, wenn der Kelch an mir vorübergehen kann, dann lass es tun, aber ich möchte, dass dein Wille geschieht, so in die Richtung. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Weil weißt du, Jesus wollte es schon, weißt du, es war nicht so, dass Jesu Wille gegen Gottes Wille konfrontiert war, sondern es war einfach, weil es so heftig war, dass er gesagt hat, okay, wenn es irgendeinen anderen Weg geht, dann nehme ich lieber den, aber ich will, dass dein Wille durchkommt, ich will diese Menschheit erretten. Und weißt du, und weißt du, das hat er gesagt und weißt du, und dann war es durch, weißt du, dann war es durch, weißt du, du siehst es dann, wo dann Pilatus bei ihm steht und sagt, hey, willst du nichts zu deiner Verteidigung sagen? Die reden hier davon, dich zu kreuzigen, willst du nicht irgendwie sagen, und weißt du, Pilatus hat das wahrscheinlich schon tausende Mal gemacht und hat da Leute auf ihren Knien flehen sehen oder so, aber Jesus stand einfach da, hat gesagt, hey, pff, könntest du eh nicht machen, wenn es Gott dir nicht erlaubt hätte, so in die Richtung. Weißt du, und deswegen ist, wenn du dich einfach draufstellst, dann wird es einfach, weißt du, dann ist vielleicht auch mal noch hier und da herausfordernd, aber weißt du, dann ist Gott mit dir, weißt du, das war bei, gut, Jesus war dann irgendwann wirklich allein am Kreuz, aber weißt du, das heißt dann im Garten Gethsemane heißt es auch, ja, als er das gebetet hat, dann kamen Engel und haben ihm Trost gespendet oder haben ihn unterstützt, weißt du, aber weißt du, wir sind gar nicht mehr allein. Weißt du, wir müssen nicht ans Kreuz. Wir müssen unser eigenes Selbst ans Kreuz bringen. Aber weißt du, dann ist Jesus mit uns und er führt uns durch und er schiebt uns durch. Weißt du, er schiebt dich auch ein bisschen. Nicht nur, du musst nicht mal mehr so viel selber laufen, sondern du musst einfach nur, darfst dich nur dem nicht widersetzen. Weißt du, darfst einfach nicht entgegengehen. Genau. Und weißt du, Gott will auch da mit dir gehen. Weißt du, Gott ist nicht so irgendwie der Ferne, der uns hier unten zuguckt. Die Art von Souveränität ist es nicht, sondern er will schon mit dran teilhaben. Der will, dass wir wirklich Beziehungen mit ihm haben. Weil das habe ich auch irgendwie gemerkt, so manchmal, so wenn man so Sachen, man kommt dann schnell in sowas Religiöses. Bei mir war es immer irgendwie das Fasten, so ich sage, habe es nie gemacht. Daniel-Fasten habe ich dann immer mitgemacht, so auch voll cool und so. Aber dann sonst habe ich mir selber gedacht, ja, vielleicht sollte man sonst so auch mal fasten. Ja, mache ich dann irgendwann mal, muss der Herr mir irgendwie geben oder was weiß ich. Und effektiv nie dazu gekommen, aber weißt du, dann habe ich einfach, aber weißt du, hat Gott mir so gezeigt, hey, mach's doch nicht irgendwie nach Schema F, mach's nicht, wie der Prediger sowieso macht oder wie der sagt, dass du es tun sollst, sondern lass dich da von mir führen und weißt du, tu's, leb auch die Beziehung mit mir mal, auch weißt du, wenn du ins Gebet gehst, wenn du das machst, leb das mal wie als wenn du mit mir reden würdest, wie einfach ganz, natürlich hast du wirklich die Ehrfurcht und den Respekt, weißt du, du nimmst Gott ernst, also du redest nicht wie mit irgendwem, aber weißt du, rede mal, wie du mit ihm reden würdest und nicht so, ja, oh Herr, im himmlischer Vater, sondern rede mal ganz normal, wie du, wenn er hier am Tisch sitzen würde, weil er sitzt, oder hier sitzen, aber wenn er hier sitzen würde, wie er mit dir reden würde oder wie du mit ihm reden würdest, weil er sitzt ja hier, weißt du, und da habe ich dann so gemacht, dann ist es auf einmal einfach, weißt du, dann zeigt er dir einfach Dinge, weißt du, und kommen dir einfach Ideen, ja, ich könnte es ja so machen und dann macht es auch Spaß, weißt du, das ist der Trick, weißt du, dann macht sogar Fasten Spaß. Okay. Komplett widersprüchlich. Aber weißt du, mit Gott macht es Spaß, weißt du, auch die schweren Dinge, mit Gott machen sie Spaß, deswegen, ja, einfach durchhalten und dranbleiben. Amen. Yes. Ja, ich bin Gott so dankbar, dass er einen Plan hat und dass er nicht irgendwie bei Adam dann gesagt hat, okay, ich resette das alles und mache nochmal eine neue Welt, sondern dass er genau in Adam schon Jesus gesehen hat. Er hat gesehen, das ist einfach, selbst bei Mensch Nummer 1 ist schon der Vorschatten auf Jesus und das ist das, was mir in letzter Zeit irgendwie so hängen geblieben ist und ja, wo ich viel drüber gelesen habe und genau, mit Hadassah lese ich auch den Römerbrief in der Passion Translation und die gibt viel irgendwie nochmal sehr viel her, weil die hat sehr viel Fußnoten und noch Beschreibungen und ist sehr, sehr interessant zum Lesen. Und Genau, da stand dann auch, dass die Handlungen von beiden die komplette Weltgeschichte beeinflusst haben. Bei Adam kam der Tod zu allen, die sich für die Sünde entschieden haben, und bei Jesus war es, dass das Leben zu allen kommt, die sich für Jesus entscheiden. Von daher, selbst da ist einfach schon irgendwie eine Parallele, wo beides irgendwie ein bisschen zusammenhängt. Und das war irgendwie so faszinierend, dass selbst Adam mit Jesus irgendwas zu tun hatte. Und auch in Vers 19 steht dann, der Ungehorsam eines Mannes öffnete die Tür für die Menschheit, Sünder zu werden, aber auch der Gehorsam eines Mannes öffnete die Tür für so viele, um auf perfekte Weise gerecht mit Gott zu sein und vor ihm akzeptiert zu sein. Und was mir da hängen geblieben ist, ist auch der Begriff die perfekte Gerechtigkeit mit Gott. Und da war dann auch wieder eine Fußnote, wo dann stand, bei perfekt heißt so viel wie ganz gemacht oder heil gemacht, komplett ohne Mangel, all inclusive stand auch drin. Fand ich ein sehr schöner Begriff, so einfach wie im Flugzeug, du hast alles inclusive von Bord bis Landung und alles. Genau, wir sind ein Allround-Talent, der hat uns ausgestattet mit allem. Und wir sind einfach geistlich reif gemacht, dass wir wirklich auf einem Level wirklich mit ihm harmonieren können. Wie Josua gesagt hat, wir können mit ihm reden, als wäre es unser Freund, und brauchen nicht reden, ja Herr, wenn ich jetzt hier irgendwie annähernd gerecht mit dir bin, hoffe ich mal, dass du mich hörst, sondern wir sind wirklich ja mit ihm auf einer Ebene. Genau. Und auch ein paar Verse davor, in Vers 15 steht dann, was mich auch so fasziniert hat auf Englisch, war dann der Begriff, also the magnitude, also dass die Auswirkung von der Übertretung Adams kein Vergleich ist zu dem riesigen Gnadengeschenk, was wir durch Jesus haben. Und das war einfach so krass, einfach das Wort Magnitude, also das hat es mir nochmal so klar gemacht, dass die Auswirkung von Gott einfach viel höher ist als die kleine Übertretung im Vergleich her von Adam. Und genau, und das ist ein riesiges Geschenk, was wir gekriegt haben durch Jesus. Und das habe ich mir dann auch so vorgestellt, wie wenn so ein riesiges Geschenk vor mir steht und ich als Kind, wenn ich an Weihnachten ein riesiges Geschenk gekriegt habe, da war einfach der Fokus voll auf das Geschenk. Da waren mir die Geschenke von meinen Brüdern egal, da war es egal, was die gekriegt haben, ob das auch für mich ein Geschenk war. Da ging es nur um dieses eine Geschenk, und fand ich so cool. Und dann habe ich mir auch überlegt, ja, jetzt war es dann eben meine Entscheidung, was mache ich mit dem Geschenk. Stehe ich jetzt davor und sage, cooles Geschenk, hat eine coole Geschenkverpackung, kann ich aufheben, kann ich nächstes Mal wieder verwenden. Ja, der Schwabe kommt dann raus, genau. Oder kann ich sagen, okay, ich berühre es mal und schaue mal, wie es sich anfühlt. Oder vielleicht mache ich es sogar auf und schaue rein. Aber dann kann ich auch noch sagen, okay, ich tue mal meine Hand rein. Dann dachte ich ja, bei so einem riesigen Geschenk ist wie so eine Badewanne, da kann ich vielleicht auch nur mal Fuß kurz rein und ah ja, okay, heißes Wasser. Ja, weiß ich nicht. Ja, okay, wird schon besser. Oder ich kann auch sagen, so, ich springe jetzt rein. Und da es ja so ein riesiges Geschenk ist, können wir sogar drin tauchen. Und dann dachte ich, ja, gehe ich mal noch weiter. Entweder mache ich mal nur wie so ein Kind im Hallenbad den Kopf unter Wasser und schau mal, was da unten ist. Oder ich gehe eben den Schritt wieder weiter und sag, ich tauche mal richtig runter, wie so ein Tiefseetaucher, der nach der Koralle guckt und nach dem Riff und ach, da ist noch ein Fisch. Also nach all den Facetten, die in dem Geschenk sind. Und bei Gottes Geschenk ist einfach so cool, das ist einfach unendlich. Also wir brauchen ein ganzes Leben lang, um alles von diesem Geschenk erfahren zu können. Und das ist so cool. Und auch da können wir noch weitergehen. Da dachte ich dann auch, ja gut, sehe ich ganz viele Fische oder halt, was in dem Geschenk ist. Aber auch da kann ich wieder den Schritt weitergehen. Nehme ich es wirklich für mich? Nehme ich es wirklich hier? Zack, das brauche ich jetzt mal. Das ziehe ich mir heute an. Das nehme ich für mich morgen. Genau, ich will einfach alles erfahren, alles ergreifen. Genau, und dann habe ich mal den Fakt oder halt eben das heute und das morgen. Also kann ich mich wirklich dafür entscheiden, das ganze Geschenk mein ganzes Leben lang wirklich erfahren und wirklich für mich persönlich zu nehmen, genau. Genau. Und was ich auch cool fand, je näher wir an Gottes Herz sind, desto besser hören wir seinen Herzschlag. Also ich höre nicht, wenn ich gegenüber von ihm am Tisch sitze, 2 Meter weit entfernt, und ich bin zwar ganz ruhig, Fenster ist zu, Flugzeug fliegt gerade nicht vorbei oder irgendwas, sondern ich muss wirklich an seine Brust gehen. Ich muss zu ihm hingehen, muss mit ihm eine innige Beziehung haben und sagen, so, jetzt Herr, sprich zu mir. Und das gehört einfach auch zu diesem Geschenk dazu. Und da gäbe es noch so viel mehr zu erzählen, weil, wie gesagt, da reicht ein Leben gar nicht aus, um einfach diese Gnadengaben, die Gott uns geschenkt hat, zu erfassen. Und das ist einfach so faszinierend einfach und hört gar nicht auf, was Gott uns da gegeben hat. Und da können wir eben auch Gott fragen, hey, du bist mein Papa, sag mir, was hast du für mich heute? Was willst du mir sagen? Wen soll ich noch mehr lieben? Oder wen legst du mir aufs Herzen? Oder für was soll ich beten in meinem Umfeld? Und auch das Coole war, wo ich dann wieder so einen Vergleich gesehen habe, bei Adam, da war dann quasi ein Gitter vorm Geschenk und wir haben es vielleicht nur gesehen oder erahnen können, dass hinter dem Gitter vielleicht was ist. Und wir durften einfach nicht dahinter gehen, so wie auch im alten Bund durften wir ja nicht als, sag ich mal, normaler Mensch in den Tempel zum Allerheiligsten rein. Aber die gute Nachricht ist, Jesus hat einfach dieses Gitter zerbrochen. Wir dürfen es nicht nur angucken, wir dürfen es nicht nur sehen, da ist sogar was in dem Gitter, sondern wir dürfen es wirklich ergreifen und reingehen. Und genau da will ich dich heute ermutigen, mach diesen Schritt, geh rein und spring in dieses Geschenk rein, nicht nur mit dem Fuß, oder schau es nicht nur an, sondern wirklich geh da rein, ergreif's und tauch rein und Gott wird dir wirklich unfassbare, coole Dinge, die du nie erwartet hättest, würde dir zeigen. Genau. Amen. Das gefällt mir doch gut. Geschenk und all inklusiv. Weißt du, da lacht mein Herz. Und bei Geschenk, ne, wir sind ja Kinder Gottes. Wir machen es nicht so, dass wir einfach nur ganz vorsichtig das Geschenk angucken und dann auch das Geschenkpapier ganz vorsichtig abmachen und aufhebt wie so ein Schwabe. Sondern wir nehmen das Geschenk in Empfang und dann wird aber, haste was kannste, das Papier entfernen, die Schleife entfernen, dass wir sehen, was wir kriegen. Und genau so ist es bei unserem Herrn. Weißt du, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, ja, dass wir das Geschenk, das er uns gemacht hat, nicht mehr nur von außen ansehen müssen, dass wir nicht nur der Geschenkbändel anschauen müssen, sondern dass wir das volle Geschenk bekommen. Und jeder, der Ja gesagt hat zu Jesus, hat dieses Geschenk bekommen. Das volle Geschenk. Und zwar all inklusiv. So ein wunderbares Wort. All inklusiv. Weißt du, all inklusiv heißt nicht nur mit Frühstück, heißt auch nicht nur mit Halbpension, heißt auch nicht ohne Getränke, sondern all inklusiv. Da ist alles dabei von morgens bis nachts rund um die Uhr. All inklusiv gibt's alles. Alles. Weißt du, Gott hat von morgens bis nachts 24 Stunden lang alles für dich rund um die Uhr. Gibt's all inklusiv. All, weißt du, alles, nicht nur ein Teil, nicht nur ein bisschen, sondern alles. Es gibt all inklusiv. Sein Erlösungswerk, Jesu Erlösungswerk beinhaltet alles. Alles, weißt du, was du brauchst. Egal, ob du Not hast, egal, ob es dir gut geht. Ob du Heilung brauchst, ob du Finanzen brauchst, ob du seelische Befreiung brauchst, ob du Freunde brauchst, ob du dich nach mehr sehnst, ob du eine neue Wohnung brauchst. Weißt du, er hat alles für dich. Er hat alles für dich. All inklusiv. All inklusiv. Ich glaube, das möchte der Heilige Geist heute so richtig ins Herz leben. All inklusiv. Weißt du, er ist dein ganzes Glück. Alles ist in ihm, all inklusiv. Ohne ihn gibt's kein vollkommenes Glück. Ohne ihn gibt's keine vollkommene Erfüllung. Ohne ihn ist alles nix. Da ist nix all inklusiv. Aber mit ihm, weißt du, wirklich, wenn da noch Ängste sind, ob Gott gut ist, ob du noch Bedenken hast, ob Gott gut ist, wenn Zweifel da sind. Ich rate dir, tu's über Bord. weil der Vater ist da, Gott ist da. Und er wartet. Er wartet, dass du kommst. Weißt du, er ist ja schon in uns durch den Heiligen Geist. Aber er stülpt dir nichts über, er zwingt dich nicht. Und er steht da und er wartet. Er wartet. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Beziehung will er zu dir haben. Er liebt dich so sehr. Und weißt du, der Vorhang ist zerrissen. Es gibt keine Trennung mehr zwischen dir und dem Vater. Jesus hat durch sein Kreuzeswerk, da ist der Vorhang, als er gestorben ist, hat's zack gemacht. Und dieser dicke Vorhang, der zwischen Gott und den Menschen stand, hat's verrissen. Und der Zugang zum Vater für dich ist frei. Du musst nicht mehr irgendwo ganz weit weg im Vorhof stehen, sondern du kannst direkt zum Vater gehen, direkt ins Allerheiligste. Und er will dir wirklich alles geben, was du brauchst. Weißt du, er ist das Glück deines Lebens. Du brauchst nichts anderes außer ihm. Immer wieder sagt er, trachtet nach meinem Reich. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Warum sagt er das? Weil er weiß, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auf sein Wort hören, uns mit ihm beschäftigen, dann wird unser Sinn verwandelt, wird unser Sinn erneuert. Und das brauchen wir. Das brauchen wir mehr denn je, dass wir nimmer den Sinn der Welt haben, mit all dem Negativen, mit all dem Bösen, mit all dem Verdorbenen, mit all dem, was uns nach uns greifen will, uns runterziehen will, sondern wir brauchen sein Wort. Wir brauchen diese frische, klare Quelle, dieses lebendige Wasser. Weißt du, er ist dieses lebendige Wasser. Er will dich täglich neu füllen, neu erquicken, dass du deinen Alltag meisterst, dass du Situationen meisterst, dass du erfolgreich bist und gut dastehst, dass dich's nicht mehr runterzieht, dass du nicht mehr unter bist, sondern dass du da bist, wo du hingehörst, in Christus, in ihm. Da ist dein Platz. Du bist ein Himmelsbürger, da gehörst du hin. Da ist deine Heimat. Weißt du, fürchte dich nicht, dass du irgendwie abgedreht bist oder dass du dann total neben der Kap sozusagen bist. Nee, weißt du, je mehr du ihm vertraust, je mehr du dem Vater vertraust, umso klarer siehst du, umso klarer wird's in dir und um dich herum. Und du erkennst immer mehr die Lüge. Du erkennst, was falsch ist und du erkennst, was richtig ist. Und lass dich nicht beirren. Lass dich nicht beirren. Bleib auf diesem Weg. Bleib in Jesus. Bleib in ihm. Vertrau ihm. Weißt du, die letzte Zeit in jedem Gottesdienst, Gott wirbt um dich. Er wirbt um dein Vertrauen. Er sagt dir, lass los, geh tiefer. Weißt du, es ist eine neue Zeit. Gott möchte, dass wir tiefer gehen. Tria hat es am Anfang gesagt, dass wir tiefer gehen wie jemals zuvor. Dass wir vertrauen wie jemals, wie niemals zuvor. Dass wir auf ihn schauen wie niemals zuvor. Weißt du, und das macht dich glücklich. Das macht dich so glücklich. Gott ist dein Papa. Jesus ist dein Herr und dein Bruder. Und du darfst den Namen Jesus benutzen. Du darfst den Namen Jesus nehmen, um in seinem Namen zu herrschen. Du hast den Heiligen Geist bekommen. Er ist deine Weisheit, er ist dein Ratgeber. Weißt du, alles steht dir zur Verfügung. Der ganze Himmel steht dir zur Verfügung. Es ist wirklich all inclusive. Alles gehört dir. Und es ist wirklich ein riesengroßes Geschenk, so wie die Jonathan gesagt hat. Aber weißt du, an uns ist es, dieses Geschenk auszupacken. Nicht Teile irgendwo achtlos beiseite legen von diesem Geschenk, sondern dieses Geschenk vollkommen auszupacken und immer tiefer, tiefer zu entdecken. Und ich sag dir, da gibt's so unendliche Schätze, so viel noch zu entdecken, was wir noch nicht entdeckt haben. Und der Heilige Geist ruft dich und er sagt, komm, geh tiefer, geh tiefer, geh tiefer. Ich will dir noch tiefer das Reich Gottes zeigen. Ich will dir noch tiefer zeigen, was dir gehört. Weißt du, Gott will uns alles schenken. Er will uns alles schenken. Er hat uns durch Jesus schon alles geschenkt. Aber unser Job sozusagen, unsere Aufgabe ist es, dies alles in Anspruch zu nehmen, zu ergreifen, uns nicht ablenken zu lassen von irgendwelchen Filmen, von irgendwelchen Dingen, die in der Welt sind, sondern uns einfach ausrichten auf ihn. Ausrichten auf ihn, eintauchen. Eintauchen, sei Gegenwart. Weißt du, da gibt es keine Vergangenheit, da gibt es keine Zukunft, sondern es gibt einfach jetzt. Einfach jetzt. Jetzt, dieser Moment, du und der Vater. Jetzt. Jetzt. Du lebst im Jetzt. In diesem Augenblick. Wo es keine Sorgen gibt. Keine Vergangenheit, keine Zukunft, sondern jetzt. Jetzt in diesem Augenblick. Jetzt ist Gott da und er sorgt jetzt für dich. Und er hat einen Plan für dein Leben. Jetzt. Jetzt. Er ist immer jetzt und er ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und du brauchst dich nie mehr zu fürchten. Er ist da. Der Vater sorgt für dich. Alles ist vollbracht. Alles ist da für dich. Wow, du bist so geliebt, so unendlich geliebt. Jesus hat dich so teuer erkauft, damit du im Jetzt leben kannst. Jetzt in seiner Gegenwart, in seiner Wahrheit. Und dich jetzt ausrichten kannst auf ihn. Jetzt. Jetzt, jetzt, ausrichte auf ihn, ausrichte auf ihn, ausrichten auf ihn. Alles andere hat keinen Wert. Alles andere ist nicht mehr wichtig, sondern es ist nur noch eines wichtig. Dein Herr und dein Gott, der dich erlöst hat und der alles für dich vorbereitet hat. Amen. Wow. Halleluja. Preist den Herrn. Er will dich im Jetzt beschenken. Halleluja. Und zwar, weißt du, das Jetzt ist, ja, ist heute jetzt und das Jetzt ist morgen jetzt. Das heißt, er will dich jeden Tag neu beschenken. Also musst du immer wieder das bewusst machen. So wie Gott das Volk Israel in der Wüste jeden Tag mit dem frischen Manna beschenkt hat, so will er dich jeden Tag frisch beschenken mit einem Teil seines Riesengeschenkes. Jeden Tag möchte er dich was Neues auspacken lassen. Jeden Tag möchte er dir was Neues zeigen. Jeden Tag ist wieder ein Jetzt, in dem frisches Manna für dich da ist. Halleluja. Und ich habe heute Morgen so in meiner Zeit so mit Gott, ich lese gerade so seit ein paar Wochen, lese ich gerade die Bibel mal wieder durch. Also das heißt, ich versuche so jeden Tag ein Kapitel aus dem Neuen Testament zu lesen, ein Kapitel aus dem Alten Testament. Und da war ich heute Morgen, war ich unter anderem bei 2. Mose 29. Und in 2. Mose 29, das ist zunächst mal, wirkt es erstmal von außen nicht sehr aufregendes Kapitel, weil da geht es um die Opfergesetze und so weiter, die Gott Mose gibt für die Stiftshütte. Aber der Heilige Geist hat wirklich meine Aufmerksamkeit gewonnen. Als es am Ende des Kapitels geht es darum, da wird dieser aaronitische Priesterdienst eingesetzt und dann geht es im letzten Abschnitt, glaube ab Vers, ich habe es hier aufgeschrieben, ab Vers 38 geht es darum, um das fortlaufende Opfer, also das tägliche Opfer. Es gab bestimmte Opfer, die wurden nur einmal im Jahr gemacht im Allerheiligsten oder zu bestimmten Festtagen und zu bestimmten Festzeiten. Aber es gab auch ein tägliches Opfer. Und es ist ganz interessant, dieses tägliche Opfer war eigentlich sehr einfach. Neben Rauchopfer, was so ein bisschen, also da könnte man wieder eine eigene Predigt drüber halten, aber was die Tieropfer betrifft, war es ganz einfach. Jeden Tag sollte jeden Morgen und jeden Abend jeweils ein einjähriges Lamm geopfert werden. Und zwar als Sündopfer. Es war ein Sündopfer. Es ging darum, sicherzustellen, dass das Volk Israel ungetrübte Gemeinschaft mit Gott haben kann, weil all die Sünden, die sie ja immer wieder begangen haben, all die Sünden bedeckt sein sollten. Und dafür war vorgeschrieben, jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend ein Lamm zu opfern. Das war die Aufgabe von Aaron, jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend ein Lamm zu opfern. Und klar, wir sagen jetzt heute, wow, ist ja brutal, so viele Lämmer im Jahr. Das Erste, was du dir bewusst machen musst, ist, dass die Tatsache, dass Gott Tieropfer angeordnet hat für das Volk Israel, bereits eine Gnade war für die Israeliten. Weil wenn du es im damaligen Umfeld siehst und eigentlich auch, ich sag mal, auch rein rechtlich vor Gott, ist es eigentlich so, dass zum Beispiel Blutschuld unter Menschen, wenn jemand anders umbringt, da ist eigentlich kein Tieropfer ausreichend, sondern da braucht es Menschenopfer. Und deswegen war es ja so, dass um das Volk Israel herum war es ja durchaus üblich, dass die Völker drumherum war Teil ihres Götzendienstes sozusagen, waren Menschenopfer. Ja, bis in die frühe Neuzeit hinein, teilweise heute noch manchmal randständigen Kulturen oder so gibt es teilweise sogar auch noch, aber Beispiel die Azteken oder so, die haben auch noch Menschenopfer gemacht oder die Inkas und so weiter, weil ihnen einfach bewusst war, letztendlich wirklich rein rechtlich braucht es eigentlich noch viel mehr als ein Tieropfer. Aber Gott in seiner Gnade, und das muss man schon mal sehen, Gott hat sich schon damals als gnädiger und liebender Gott erwiesen, indem er dem Volk Israel gesagt hat, okay, ausreichend ist ein Lamm morgens und ein Lamm abends, um einfach die Sünde zu tilgen. Jetzt leben wir ja nicht mehr im alten Bund, sondern wir leben im neuen Bund. Halleluja. Und viel größer natürlich noch ist die Gnade Gottes im neuen Bund als die im alten Bund, weil das ein für alle Mal geschlachtete Passahlamm Jesus Christus heißt. Amen. Er wurde ein für alle Mal geopfert, so dass es nicht mal mehr Tieropfer braucht, ja, dass es überhaupt kein Blutsopfer mehr braucht, weil sein Opfer ist das ewig gültige Opfer. Das heißt, für uns ist letztendlich das Tieropfer irrelevant. Die ganzen Opfergesetze in der Form, wie sie im Alten Testament stehen, sind irrelevant. Und doch, und das ist mir so bewusst geworden heute Morgen, weil du kannst ja die Frage stellen, ja okay, heißt es jetzt für uns im Neuen Bund, gibt es jetzt keine Opfer mehr im Neuen Bund? Die Antwort heißt, doch, es gibt schon noch Opfer im Neuen Bund. Weil Paulus zum Beispiel schreibt über Opfer im Neuen Bund, allerdings keine Tieropfer. Sondern er sagt in Römer 12, Vers 1, was sagt er? Er sagt, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, haben wir vorher gehört, dass ihr was als lebendige Opfer darbringt, eure Leiber als lebendige, Gott wohlgefällige Opfer Gott darbringt, denn das ist euer vernünftiger Gottesdienst, sagt er, mit anderen Worten. Das heißt, wenn der vernünftige Gottesdienst im alten Bund war, ein Lamm morgens und ein Lamm abends zu opfern, dann sagt Paulus, euer vernünftiger Gottesdienst, preist den Herrn, ist nicht mehr Tieropfer, ist nicht schon gar nicht Menschenopfer, sondern euer vernünftiger Gottesdienst ist, euch selbst Gott hinzugeben. Euch selbst Gott hinzugeben. Und jetzt frage ich dich, und das ist mir heute Morgen so reingegangen, als ich das so gelesen habe, weil der alte Bund ist ja ganz viel Vorschatten auf den neuen Bund. Ja, was im alten Bund teilweise so richtig drastisch natürlich sozusagen ist, ist im neuen Bund geistlich. Aber es ist doch interessant, weißt du, dass Gott gesagt hat, ja, diese Opfer brauche ich jeden Tag. Und Paulus sagt, wir sollen uns hingeben als lebendige, Gott wohlgefällige Opfer. Ich glaube, auch das sollte jeden Tag sein. Amen. Warum sollte das jeden Tag sein? Ganz einfach, weil das Feuer Gottes, so war es auch schon im alten Bund, das Feuer Gottes, die Herrlichkeit Gottes, setzt sich frei über dem Opfer. Wenn du schaust im Alten Testament, wenn die Herrlichkeit Gottes kam, wenn das Feuer Gottes kam, bei Salomo zum Beispiel im Tempel, aber auch bei Mose in der Stiftshütte, kannst du sehen, es kam immer auf das Opfer. Das heißt, es braucht das Opfer sozusagen, um den Weg für Gott frei zu machen. Jetzt haben wir das Opfer, das ein für alle Mal vollbracht ist. Und das haben wir vor Augen. Wir haben das vollbrachte Opfer des Lammes vor Augen. Wir haben Jesus am Kreuz vor Augen. Und wir müssen uns nicht mehr so opfern, wie Jesus sich geopfert hat. Wir müssen nicht hier irgendwie sagen, wow, ich mache jetzt hier das Riesen-Mega-Opfer, keine Ahnung, Jesus, ich springe für dich, was weiß ich, von 30 Meter Höhe runter oder irgendwelche verrückten Sachen, sondern alles, was er jetzt noch will und braucht, ist unser Herz. Er braucht die Hingabe unseres Herzens, damit er, und jetzt bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, damit er uns unser tägliches Manna geben kann, braucht er diese Hingabe. Das ist mir so bewusst geworden. Weißt du, manchmal fragst du dich, ja, warum kriege ich nicht mehr Offenbarung? Warum empfange ich nicht mehr Geistesgaben? Warum empfange ich nicht mehr Gnade, nicht mehr Gunst, nicht mehr Segen, nicht mehr Versorgung, nicht mehr was weiß ich was alles von Gott, nicht mehr Heilung von Gott und so weiter? Weil es ist ja alles da. Also die Gnade hat's gegeben, die Gnade hat's für uns vollbracht. Aber Gott will immer noch die Hingabe unseres Herzens. Amen. Das heißt, der Zugang sozusagen, oder dass es sich wirklich manifestieren kann, so muss ich sagen, der Zugang ist Jesus, aber dass es sich manifestieren kann, ist, dass wir uns mit Jesus eins machen und dass wir uns sozusagen auf den Altar legen und dass wir sagen, und was heißt es, wenn wir uns auf den Altar legen? Weißt du, das heißt jetzt nicht, dass du jeden Tag Gott irgendwelche großartigen Versprechungen machst, was du alles bereit bist für ihn zu tun, zu erdulden, zu erleiden, was weiß ich, ich bin bereit für dich auf den Scheiterhaufen zu gehen oder keine Ahnung, die Sachen, die du nachher eh nicht hältst oder die auch dann irrelevant sind. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir uns auf den Altar legen und dass wir einfach sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich unbedingt. Hier ist mein Leben. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Weißt du, das kann man plappern, das kann man sprechen. Man kann sagen, jawohl, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Das ist die Wahrheit. Man kann es proklamieren als Wort Gottes, aber man kann es auch leben. Verstehst du? Und erst wenn man es lebt, wird es Realität. Und wie lebst du es? Indem du sagst, Herr, ohne dich gehe ich heute gar nicht erst los. Ja, wenn du morgens aufstehst und sagst, hey, ich fange nicht erst an, groß irgendwelche Sachen für dich zu machen, Herr, ohne dich. Ohne dass du frisch auf mir bist mit deiner Salbung, ohne dass du frisch auf mir bist mit deiner Gunst, ohne dass du frisch auf mir bist mit deiner Kraft, mache ich gar nichts. Und eben, das Prinzip Gottes ist tatsächlich, das, was gestern auf dir war, ist heute schon nicht mehr relevant. So wie das Manna von gestern nicht mehr relevant war für die Israeliten, war schon verschimmelt. Ja, sie haben es versucht, sie dachten, ja, ich bin ganz schlau, wir tun was für 2 Tage sammeln und dann bewahren wir das auf, aber am nächsten Tag war es verschimmelt. Und genauso ist es so, oder als anderes Beispiel eben, das Lamm, das am Tag davor geschlachtet wurde, war am nächsten Tag schon nicht mehr relevant. Es musste wieder Neues geschlachtet werden. Und genauso ist es so, die Hingabe unseres Herzens braucht sie jeden Tag, wenn wir wollen, dass Gott jeden Tag auf uns ist, dass seine Kraft, seine Gunst, seine Herrlichkeit jeden Tag mit uns ist. Also dann sollten wir wirklich diese Entscheidung treffen, immer wieder neu und sagen, Herr, ich stehe gar nicht auf, nicht im Sinne von, ich gehe nicht aus dem Bett raus, aber ich gehe nicht los, verstehst du? Ich wage es nicht, irgendwas in dieser Welt zu tun oder zu vollbringen, ohne mich wirklich erstmal dir ausgeliefert zu haben, ohne nicht erstmal gesagt zu haben, Herr, ich brauche dich, ohne dich kann ich nichts tun, hier bin ich, ein lebendiges Opfer, mach einfach mit mir, was du möchtest, übernimm mich, übernimm die Kontrolle über mein Leben, wirke du durch mich, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und wenn du es abends auch nochmal machst, ist sicherlich auch nicht verkehrt, ohne jetzt da gesetzlich zu werden, verstehst du, jetzt, weil es 2 Lämmer waren, aber weißt du, auf jeden Fall immer wieder jeden Tag neu. Jeden Tag hat Gott für dich ein neues Jetzt. Ein neues Jetzt für Offenbarung. Ein neues Jetzt für Manna vom Himmel. Ein neues Jetzt für Gunst. Ein neues Jetzt für seine Führung. Ein neues Jetzt für seine Leitung in den vorbereiteten Werken. Jeden Tag neu. Aber du kannst nicht aus der Salbung von gestern leben. Amen. Und deswegen braucht es heute wieder frisches Opfer auf dem Altar. Halleluja. Heute Abend, gerade jetzt auch, braucht frisches Opfer auf dem Altar, damit Gott wirken kann. Halleluja. Und du kannst sie auch heute Abend schon hingeben, für morgen, früh jedenfalls. Dann musst du vielleicht morgen Abend wieder dich wieder neu hingeben, je nachdem. Also ich würde sagen, mindestens einmal am Tag. Halleluja. Amen. Wollen wir das mal gerade zusammen noch zum Schluss einfach nochmal beten. Halleluja. Ja, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass dein Wort in alle Ewigkeit gültig ist, Herr. Und wir danken dir, Herr, für das Wort des Alten Testaments wie für das Wort des Neuen Testaments, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir wirklich auch, wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann sehen wir so viel von dir, Jesus, Herr. Wir sehen dich überall, Herr. Wir sehen deine Prinzipien, Herr. Herr, wir sehen dich einfach in all dem, auch wenn es nur ein Vorschatten ist und auch wenn es in vieler Hinsicht sich radikal verändert hat durch den neuen Bund, Herr. Aber Herr, wir sehen, ja, du brauchst diese lebendigen Opfer, Herr. Du brauchst immer wieder neu, Herr, das Opfer und unseres eigenen Lebens. Du brauchst diese Hingabe, Herr. Und Herr, wir sind hier heute an diesem Tag. Jetzt sind wir hier, Herr, weil wir sagen, Herr, jetzt brauchen wir dich, Herr. Jetzt brauchen wir eine frische Zuteilung deiner Kraft, Herr. Jetzt brauchen wir eine frische Zuteilung deiner Salbung. Wenn wir zusammenkommen, weißt du, dann sollten wir immer zusammenkommen mit dem absoluten Ziel. Wir gehen nicht heraus, ohne eine frische Zuteilung vom Heiligen Geist bekommen zu haben, weil sonst brauchen wir gar nicht zusammenzukommen. Halleluja. Weil Gott möchte uns etwas geben. Halleluja. Aber die Frage ist, findet er ein Opfer auf dem Altar? Halleluja. Wo sind die Opfer auf dem Altar? Halleluja. Okay, ja, pass auf, dann sprich mir einfach mal ein Gebet nach. Sag einfach, Herr Jesus, danke, dass du das ein für alle Mal vollbrachte Opfer bist. Du bist das Lamm Gottes, das meine Sünde ein für alle Mal weggenommen hat. Und damit den Weg ein für alle Mal frei gemacht hat. Und ich habe dich vor Augen, Jesus, das geopferte Lamm. Und aus Liebe zu dir, nicht aus Gesetz, sondern aus Liebe zu dir und aus Glauben, gebe ich mich dir hin als ein lebendiges Opfer. Hier hast du mich, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Vorstellungen, alles, was ich habe und bin. Ich sage, es ist nichts in deinen Augen und deswegen lasse ich es los. Lege es auf den Altar. Ich lege mich selber auf den Altar. Und ich sage, Herr, übernimm du. Übernimm du die Kontrolle. Übernimm du die Herrschaft. Übernimm du die Führung. So dass du hervorkommst in meinem Leben. Nichts anderes. Nichts anderes. Uiuiuiui. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt bitte ich dich, Heiliger Geist, da wo du lebendiges Opfer findest, Herr, da komm gerade jetzt, Herr, komm frisch mit deinem Feuer, Herr. Komm frisch mit deiner Kraft, Herr. Komm frisch mit deiner Zuteilung, Herr. Herr, überall, wo du lebendiges Opfer findest, da kannst du kommen und da kommst du mit Macht. Herr, wir glauben dir, wir glauben deinem Wort, Herr. Wir glauben deinem Evangelium, wir glauben deiner Wahrheit, Herr. Herr, wir können vor dir stehen in völliger Freiheit und von dir empfangen, Herr, in völliger, ungetrübter Fülle, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Übernimm uns. Übernimm uns gerade jetzt, Herr. Oh, übernimm uns gerade jetzt. Halleluja. Oh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gerade jetzt, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass wir uns nichts überlegen müssen, Herr, sondern dass du einfach übernimmst, Herr. Dass wir auch nicht verstehen müssen, wie du das machst, Herr. Aber auf eine geheimnisvolle Art und Weise kommt die Substanz des Himmels auf uns, wann immer wir uns dir hingeben, Herr. Wann immer wir einfach loslassen von uns selber und sagen, hier sind wir lebendige Opfer. Halleluja. Halleluja. Oi, oi, oi. Danke, Jesus. Lebendige Opfer, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für übernatürliche Kontrolle, Herr, die du übernimmst, Herr. Du hast die vorbereiteten Werke bereits im Himmel aufgeschrieben, bevor wir nur in ihnen wandeln können, Herr. Ich danke dir, Vater. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Marina, du wirst die nächsten Tage wirklich erleben, auch bei dir in der Arbeit, dass wirklich du, dass du in vorbereiteten Wegen gehst. Du überlässt dich einfach nur seiner Führung und zack, zack, zack wird Gott dir zeigen, da und da und dahin und das und das und das. Und es wird genau passen, so ganz genau so wird es passen, in Jesu Namen, Halleluja. Oh, und da ist Freude, die kommt dabei, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja. Auch hier über Livestream, ihr könnt es auch tun. Ja, es ist eine Sache des Herzens, weißt du, das kann dir niemand, das ist nicht so irgendwie Äußeres, das liegt nicht an irgendwelchen äußeren Dingen. Du kannst es auch nicht in deinem Verstand erzeugen, sondern es ist eine Sache des Herzens. David hat es vorausgesehen, er hat gesagt, hey, an Brandopfern hast du keinen Gefallen, Gott. Schlachtopfer gefällt dir auch nicht. Sondern die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Halleluja. Danke, Jesus. Und das ist tatsächlich das Opfer des neuen Bundes. Das ist das einzige Opfer, das übrig geblieben ist, nämlich das Opfer des zerbrochenen Herzens. Halleluja. Das Opfer, und es heißt nicht eines kaputten Herzens, sondern es heißt das Opfer eines Herzens, das erkannt hat, zutiefst erkannt hat, wie sehr es Gott braucht. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass gerade jetzt deine Substanz auf jeden Einzelnen kommt, Herr. Puh. Dass wir aus einer ganz anderen Substanz heute Nacht schlafen werden, Herr. Das heißt, Träume von Gott sich freisetzen. Danke, Herr. Dass wir morgen in einer anderen Substanz aufwachen und dass sich diese Substanz auch wieder erneuert, in dem Moment, wo wir uns wieder neu hingeben. Halleluja. Jeden Tag neu, Herr. Jeden Tag neu. Jeden Tag Opfer auf dem Altar. Jeden Tag Manna. Danke, Jesus. Glory. Halleluja. Glory. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, wirklich für vernünftigen Gottesdienst. Ja, das ist der vernünftige Gottesdienst. Der vernünftige Gottesdienst, hat Paulus gesagt, ist nicht der Gottesdienst, der alles im Verstand kontrolliert. Überhaupt nicht. Das ist ein völlig unvernünftiger Gottesdienst. Zu versuchen, Gott in deinen eigenen Vorstellungen, in deinem eigenen Verstand zu dienen, ist total unvernünftig. Weil Gott wischt es einfach weg und sagt, was will ich mit diesem Quatsch? So, was will ich mit deinem eigenen Ding, was will ich mit deinen eigenen menschlichen Versuchen, was will ich damit? Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.